Das Attentat auf Strasser kam nicht zustande, weil Naujoks und sein Begleiter Otto Strasser in Prag nicht ausfindig machen konnten. Nach der Rückkehr und einem strengen Verweis von Reinhard Heydrich als Chef des Sicherheitsdienstes wurde beschlossen, zumindest den Sender der Schwarzen Front zum Verstummen zu bringen. Naujoks fuhr in die Tschechoslowakei und suchte den Kontakt zu dem Rundfunktechniker Rudolf Formes. Dieses Mal begleitete ihn zur Tarnung eine Frau. Otto Strasser will Formes noch gewarnt haben. Wie er in einem Interview behauptete, dass Paul Assal und Henning Röhl 1973 für den damaligen Südwestfunk mit ihm führten. Jeden Samstag, so Strasser, ist er von Prag zu Formes gefahren. Und brachte ihm A, meine neue Rede. Ich habe immer eine Rede zur Politik, die über die ganze Weltlage eigentlich, aber Deutschland besonders. Und er musste dann die aktuellen Tagesnachrichten einschalten in die Tage. Die Rede lief die ganze Woche, weil es grundsätzlich war. Und er schaltete aus den Nachrichten, und er musste genauso geistig mitarbeiten, Prager Tagblatt und so weiter, auch englische, französische Zeitungen, die ich ihm rausschickte. Die strich ich ihm an, was er bearbeiten musste, also selber. Er hat sie also aktualisiert. Die werden sich oft gewundert haben, wie wir up to date waren. Wir haben die London Times am nächsten Tag verarbeitet gehabt. Und dann sage ich, ist was gewesen? Sagt auch nein, nur ein deutsches Liebespaar. Sage ich, deutsches Liebespaar, bist du idiotisch? Hier in Saorci, das ist also ein ganz kleines Nest von der Moldau. Ja, wozu? Hören zum Skifahren. Sag ich, wo fährst du hier Ski? Wenn sie sagen zum Schwimmen, hätte ich es nur verstanden. Aber da war die Jahreszeit schlecht, es war Januar. Sag ich, das sind doch Gestapo-Spitzel. Sag ich, auf jeden Fall nimmst du meinen Revolver und sag ich, sobald der wieder auftaucht, schießt. Nicht lang rumreden. In Kanada gibt es so ein nettes Sprichwort. Wenn einer an deine Tür klopft, dann schieß ihn nieder und dann frag ihn, was er will. So, die Trapper, nicht wahr? Das war so die Methode, die ich schön finde, weil sie lange Auseinandersetzung ersparte. Und dann kann ich am nächsten Samstag wieder mit dem Material, sage ich, sind die das Liebespaar wieder da gewesen? Sagt er, ja, die waren wieder da und ich stehe sehr gut mit der Edith. Sag ich, du Arschloch, mit Speck fängt man Mäuse und womit fängt man einsame Junggesellen, nicht wahr? Mit einem netten Mädchenlächeln oder Busen. Naujoks gelang es, sich in das Vertrauen von Formes einzuschleichen und einen Wachsabdruck des Zimmerschlüssels anzufertigen. Er flog nach Berlin und kam mit dem SD-Mann Werner Götsch zurück. In der Nacht des 23. Januar 1935 sollten sie ihren Auftrag ausführen. Naujoks hat sich in das Vertrauen von Formes eingeschlichen, ist in dem Hotel abgestiegen, wo Formes in der Tschechoslowakei wohnte, und ist dann nachts mit einem anderen SD-Mann in das Zimmer von Formes eingedrungen. Dabei kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf dann Formes erschossen wurde. Die beiden SD-Männer haben, als gegen sie nach 45 ermittelt wurde, natürlich immer behauptet, sie hätten Formes nur entführen wollen. Und der Mord sei halt gewissermaßen unbeabsichtigt gewesen. Dem spricht aber entgegen, dass beide SD-Männer sofort nach ihrer Rückkehr nach Berlin befördert wurden. Dass Naujoks zum SS-Untersturmführer befördert wurde, muss man als eine eindeutige Auszeichnung für diese Tat ansehen. Und von daher ist es, glaube ich, eindeutig, dass Naujoks einen Befehl ausgeführt hat und dass er diesen Befehl im Sinne seiner Auftraggeber ausgeführt hat. Rudolf Formes hatte sich noch mit der Pistole, die von Otto Strasser stammte, gewehrt. Im Durcheinander flohen die beiden Täter und ließen den Kurzwellensender zurück, der sich heute im Technischen Nationalmuseum in Prag befindet. In den knapp 2 Monaten seines Bestehens dürfte der Sender, der jeden Abend von 19 bis 3 Uhr morgens Programm ausstrahlte, nur wenige Hörer in Deutschland erreicht haben. Bei den deutschen Emigranten blieb die Mordaktion allerdings präsent. Der Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur Fritz Erpenbeck verarbeitete sie in seinem 1939 in Moskau erschienenen Roman »Emigranten«, der in Prag spielt. Erpenbeck selbst war über Prag in die Sowjetunion geflohen. Bei Erpenbeck ist es allerdings eine Geheimagentin, die Formis, der im Roman Dormler heißt, ermorden soll. Sie hatte ihm erotische Avancen gemacht, er war darauf hereingefallen. Aber als er ihre Waffe bemerkte, zog er auch seine Pistole. Ihre Waffe versagte, seine traf. Benommen stand Dormler am Kopfende des Bettes, starrte mit geweiteten Augen bewegungslos auf die Frau. Und die erste Regung, die er verspürte, war Widerwillen gegen den faden, süßlich beizenden Geruch des verbrannten Pulvers. Dann erst das Entsetzen vor dem Blut. Der Revolver entglitt seiner Hand, polterte dumpf auf den Bettvorleger. Mit einem Sprung, immer noch in allen Fiebern das jähe Entsetzen, war Dormler bei der Frau, griff, immer noch ohne klaren Gedanken, mit beiden Händen nach ihren nackten, rundlichen, auf- und niederzuckenden Schultern, wollte irgendwie helfen, wollte die Frau stützen, wollte... Da kläffte ihre Waffe. Hell, blechern. Und Dormler, laut aufbrüllend, griff mit beiden Händen nach der Einschussstelle im Unterleib, fühlte plötzlich einen Schatten hinter sich, ihn mit wuchtiger Drohung überragend, und sank zusammen, von einem furchtbaren Hieb über den Hinterkopf getroffen.